Funkkolleg Musikgeschichte. 16. Kollegstunde, absolute Musik. Autor Professor Dr. Karl Dahlhaus. Was ist absolute Musik? Die absolute Musik, deren Begriff sich um 1800 herausbildete und die in der Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Namen erhielt, ist ein Phänomen, das einerseits von ästhetischer Pietät umgeben ist und andererseits heftige Polemiken auf sich zieht, ohne dass die Vorstellungen, die sich mit dem Wort und der Sache verbinden, deutlich umrissen wären. Fest steht lediglich, dass es sich um Instrumentalmusik handelt, der kein Programm zugrunde liegt. Absolute und Programmmusik bilden einen Gegensatz, der im 19. Jahrhundert einen musikästhetischen Parteienstreit herausforderte. Die Polarisierung sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die musikalische Wirklichkeit zu einem großen Teil in Zwischenformen zwischen den Extremen der absoluten und der Programmmusik besteht. Die absolute Musik ist an der Oberfläche entsprechend dem Sinn des Wortes absolut dadurch definiert, dass sie sich loslöst von Texten, Programmen und szenischen Darstellungen und den Anspruch erhebt, gerade durch die Abstraktion komme die Musik gewissermaßen zu sich selbst. Dass die reine, von Sprache und Szene getrennte Instrumentalmusik die eigentliche Musik sei, war um 1800 bei Ludwig Tieck und E.T.H. Hoffmann ein umstürzlerischer Gedanke, da eine jahrtausendealte Tradition, in der die Priorität der Vokalmusik gegenüber der Instrumentalmusik selbstverständlich war, ins Gegenteil verkehrte. Nicht, dass Instrumentalmusik, sei es als selbstständige oder abhängige Gattung, im 17. oder im frühen 18. Jahrhundert nicht existiert hätte. Aber sie galt, so bedeutend sie sein mochte, als sekundär. Und das entscheidend Neue, als dessen Manifestation die absolute Musik erscheint, war der, vielleicht durch die Triumphe von Haydns Londoner Symphonien inspirierte Gedanke, dass es die Instrumentalmusik großen Stils sei, an der sich erkennen lasse, was das überhaupt ist. Musik als Kunst, die eine eigene Sprache spricht. Die Definition, dass absolute Musik von Texten, Programmen und szenischen Darstellungen losgelöst sei, genügt nicht, um der Idee, die ihr zugrunde liegt, gerecht zu werden. Ludwig Tieck forderte 1799 in den Fantasien über die Kunst einen Verzicht auf die begrifflich bestimmbaren Affekte, die jahrhundertelang als Substanz der Musik gegolten hatten. Der durch Musik ausgedrückte Gehalt sollte nicht mehr, wie in der Oper des 17. und 18. Jahrhunderts, als Liebe, Eifersucht oder Zorn benannt werden können, sondern, wie E.T.H. Hoffmann es ausdrückte, in einer unendlichen Sehnsucht bestehen, die uns beim Hören reiner Instrumentalmusik zum Überirdischen, zum Absoluten hinzieht. Absolute Musik. Und darin liegt eine zweite Begründung ihres Namens, vermittelt eine Ahnung des Absoluten. Die Gefühle werden als Gefühle in abstracto, wie Schopenhauer es formulierte, aus ihren realen, irdischen Verflechtungen herausgelöst. Sie sind ungegenständlich und darum nicht benennbar. Wilhelm Heinrich Wackenroder, von dem Schopenhauers Musikästhetik abhängig war, sprach 1797 in den Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders sogar von Gefühlen, die dadurch geheiligt würden, dass sie in der Musik wie in einer Monstranz eingeschlossen seien. Man übertreibt also nicht, wenn man behauptet, dass die frühromantische Musikästhetik den Ursprungsort des Ideenkomplexes bildete, der sich unter dem Namen Kunstreligion im frühen 19. Jahrhundert ausbreitete, in der zweiten Jahrhunderthälfte trivialisiert wurde und im 20. Jahrhundert dem Spott verfiel, ohne dadurch restlos ausgelöscht zu werden. Die Vorstellung von geheiligten Gefühlen, die in der Musik aufbewahrt und durch sie vermittelt werden, ist immer noch virulent, auch wenn sie sich in der Musikliteratur, die Ansprüche stellt, kaum noch hervorwagt. Eine Musik, die als absolute Musik für sich besteht, ohne Rückhalt an Texten, programmatischen Erzählungen oder Bildern und fest umrissenen Affekten, die sie paraphrasiert, muss formal geschlossen und in sich begründet sein. Die freie Instrumentalfantasie, in der die Form rhapsodisch aufgelöst erscheint, fordert unwillkürlich dazu heraus, einen Text oder ein Programm in Gedanken zu ergänzen. Formale Geschlossenheit braucht allerdings keineswegs darin zu bestehen, dass die Musik sich einem traditionellen und durch Tradition verfestigten Formschema anpasst. Vielmehr sind es gerade Abweichungen vom Stereotyp der Sonate oder des Rondos, die ein Interesse an der Form hervorrufen. Ein Interesse, durch das es sich rechtfertigen lässt, dass sich absolute Musik als eine Kunst präsentiert, die, losgelöst von außermusikalischen Bestimmungsmerkmalen, um ihrer selbst willen gehört werden will. Der Begriff der geschlossenen, in sich begründeten Form ist allerdings nicht so eindeutig, wie er zunächst erscheint. Lässt man gelten, dass ein dichtes Netz von thematisch-motivischen Beziehungen ein musikalisches Werk formal zusammenhält, so steht man dem irritierenden Sachverhalt gegenüber, dass die Vorstellungen davon, was eine thematisch-motivische Beziehung ist und wie weit man bei ihrer Entdeckung oder Konstruktion gehen darf, in den miteinander konkurrierenden Analysemethoden extrem verschieden sind. Dass der Begriff der geschlossenen Form fassbar bleibt und nicht ins Unabsehbare zerfließt, hängt also von dem ästhetischen Taktgefühl ab, mit dem man, um nicht in Beziehungswahn zu geraten, die thematisch-motivische Analyse an einer dem Werk angemessenen Stelle abbricht. Andererseits gehört zum Begriff der absoluten Musik ein Formniveau, das nicht unterschritten werden darf, wenn nicht der ästhetische Anspruch an technischer Simplizität oder Banalität scheitern soll. Die Differenzierung der Teile, deren substanzielle und funktionale Unterscheidung voneinander, sowie die Integration des Differenzierten in ein wahrnehmbares Ganzes, müssen einen bestimmten Grad erreichen, wenn von absoluter Musik die Rede sein soll. Absolute Musik ist nicht nur ein Gattungs-, sondern auch ein Rangbegriff, und zwar in zweifacher Hinsicht. Ästhetisch wird durch die metaphysischen Assoziationen, die der Begriff des Absoluten herausfordert, ein Anspruch suggeriert, der bloßes Mittelmaß, wie es bei funktionaler Musik durchaus geduldet werden kann, als überflüssig oder sogar unerträglich ausschließt. Und technisch muss eine Musik, die ohne einen Kontext, der sie trägt, für sich einsteht, durch interne Logik ausgleichen, was ihr an Außenhalt fehlt. Zu den wesentlichen Bedingungen eines adäquaten Verständnisses gehört die Abstraktion vom Subjekt. Eine Abstraktion, die von Ernst Kurt in seinem Bruckner-Buch in das Extrem getrieben wurde, dass die absolute Musik eine Musik jenseits menschlicher Gefühle sei. Kurz drängen auf Objektivierung ist insofern berechtigt, als die Gefahr einer Hörweise, die die Musik als Stimulus zur Versenkung in das eigene Innere benutzt, bei absoluter Musik, die nicht durch Texte oder szenische Vorgänge die Aufmerksamkeit an den ästhetischen Gegenstand fesselt, besonders nahe liegt. Nach Kurzauffassung, die aus der Idee der absoluten Musik die äußersten Konsequenzen zieht, ist die Musik, pointiert ausgedrückt, nicht für die Hörer da, sondern umgekehrt die Hörer für die Musik. Dennoch ist die Wahrnehmung als vom Denken durchdrungene Apperzeption der Ort, an dem sich die Musik konstituiert. Sie besteht entgegen einem populären Missverständnis nicht in den Tönen als akustischem Ereignis, sondern in den Beziehungen, die durch den Hörer zwischen den Tönen hergestellt werden. Wo ein Motiv anfängt und schließt und in welchen Zusammenhängen es mit anderen Motiven steht, ist nicht akustisch gegeben und steht auch nicht in den Noten, sondern gehört zu den Sachverhalten, die sich in der Wechselwirkung zwischen dem akustischen Substrat und der kategorialen Formung des Substrats durch den Hörer herausbilden. so unumgänglich aber die Aktivität des Hörers ist, so entschieden fällt andererseits der Akzent auf das Objekt, dem die Aktivität gilt, und nicht auf das Subjekt und dessen Gefühlszustände. Die Konzentration auf den ästhetischen Gegenstand, der den Anspruch erhebt, um seiner selbst willen da zu sein, bildet die Kehrseite einer Loslösung der Instrumentalmusik von außermusikalischen Funktionen. Weder als Tanzmusik noch als Begleitung von liturgischen oder weltlich repräsentativen Handlungen ist die Musik autonom, nur ihren eigenen Gesetzen unterworfen. Autonomie aber ist das tragende Prinzip der Instrumentalmusik als absoluter Musik. Auch Vokalmusik kann unabhängig von Funktionen sein, wie sich am Madrigal des späten 16. Jahrhunderts und am Lied seit Schubert zeigt. In der Instrumentalmusik aber wurde die Autonomie in höherem Maße als in der Vokalmusik zur Voraussetzung differenzierter Formen. Die Herausbildung des modernen Formbegriffs seit dem frühen 18. Jahrhundert und die Entstehung einer in sich begründeten Instrumentalmusik, die einen Außenhalt weder braucht noch duldet, sind zwei Seiten desselben Vorgangs. Formal ist die große Vokalmusik der Wiener Klassik von der Instrumentalmusik abhängig, nicht umgekehrt. Mit der Loslösung von außermusikalischen Funktionen hängt ein eigentümlich gespaltenes Verhältnis zur Geschichte zusammen, das für die absolute Musik charakteristisch ist. Einerseits gehört sie dem Zeitalter des historischen Bewusstseins an, der Epoche, deren Kunstverständnis durch die Vorstellung geprägt ist, dass über das Wesen eines Werkes der zur Zeit seiner Entstehung herrschende Geist entscheide. Kunst drückt gewissermaßen den geschichtlichen Augenblick aus, dem sie ihren Ursprung verdankt. Andererseits ist jedoch im Bewusstsein des Publikums die ästhetische Unabhängigkeit von der geschichtlichen Herkunft, die man klassischer Musik zuschreibt, für die absolute Musik in besonderem Maße charakteristisch. Die Folge war, dass sich aus dem späten 18. und dem 19. Jahrhundert, abgesehen von Opern, vor allem Instrumentalwerke im Repertoire behaupten, während Vokalmusik, die deutlicher die Signatur der Entstehungszeit trägt, in geringerem Maße tradiert wird. In der Wiener Klassik war, was die Überlieferung im Repertoire nicht erkennen lässt, das Verhältnis der Gattungen noch ausgeglichen. Im Gedächtnis und vor allem in der musikalischen Praxis der Nachwelt aber ist Beethoven ein Instrumentalkomponist. Ästhetische Praxis. Ob ein Instrumentalstück zur absoluten Musik gehört, hängt nicht allein von der Struktur des Werkes und der Absicht des Komponisten, sondern auch von der Auffassung des Hörers ab, in dessen Bewusstsein sich das akustische Substrat als musikalischer Zusammenhang konstituiert. Programmmusik kann gehört werden, als wäre sie absolute Musik. Und man kann ohne Übertreibung behaupten, dass es inzwischen eine Ausnahme ist, wenn ein Hörer von Liszts symphonischen Dichtungen die Programme berücksichtigt. Das literarische Musikverständnis ist in den letzten anderthalb Jahrhunderten ständig zurückgegangen und andererseits sind die formalen Analysemethoden derart differenziert worden, dass man auch Formen, die man früher für abhängig vom Programm hielt, inzwischen als in sich begründet erklären kann. Umgekehrt grassierte im frühen 19. Jahrhundert, als das Phänomen der absoluten Musik noch ungewohnt war, die Mode, Instrumentalwerken imaginäre Programme zu unterlegen und sie manchmal, statt sie als ästhetische Privatsache zu behandeln, sogar zu publizieren, also einen Anspruch auf intersubjektive Geltung zu erheben. Es wäre verfehlt, die entgegengesetzten Tendenzen zur Literarisierung und zur Abstraktion, von denen die eine für das 19., die andere für das 20. Jahrhundert charakteristisch ist, als bloße Irrtümer zu betrachten. Wenn die Rezeption musikalischer Werke in wechselnden Relationen zur Absicht des Komponisten eine Realisierung der Musik darstellt, so kann man sich als Historiker über Auffassungen, die man für Verzerrungen hält, die aber für ein ganzes Zeitalter charakteristisch waren, nicht umstandslos hinwegsetzen. Dass das Maß, in dem die Idee der absoluten Musik zu ästhetischer Realität wird, nicht allein von der Absicht des Komponisten, deren Rekonstruktion ohnehin schwierig ist, sondern ebenso von den Voraussetzungen abhängt, die der Hörer mitbringt, gilt auch für das Verhältnis zwischen objektivierender und subjektivierender Wahrnehmung. Dass ein Hörer sich in die eigenen Gefühle zurücksinken lässt, also die Musik bloß als Anregung benutzt, ist eine bei manchen Stücken der Salonmusik durchaus angemessene Reaktion, zerstört aber den Sinn von absoluter Musik. Oder, umgekehrt ausgedrückt, die Objektivierung, die bei Salonmusik deren strukturelle Schwäche zutage treten lässt, ist bei absoluter Musik die Bedingung, unter der die ästhetischen Qualitäten überhaupt erst erkennbar werden. Eine Symphonie oder ein Streichquartett verlangt Konzentration auf das Werk selbst. Nicht nur die Strukturen, aus denen es sich zusammensetzt, sondern auch die Ausdruckscharaktere, die es ausprägt, fordern eine auf den Gegenstand gerichtete Auffassung. Die Trauer, die ein Trauermarsch ausdrückt, erscheint ebenso wie die dreiteilige Form, in der er steht, als eine an der Sache haftende Qualität. Mag auch der Eindruck, die Musik selbst sei traurig und nicht der Hörer, der auch in heiterer Stimmung einen Trauermarsch als solchen erkennt, schwer zu erklären sein. Chopins Nocturne in F-Moll, Opus 55, Nummer 1, ist ein Charakterstück, gehört also einer Gattung an, die zwischen absoluter und Programmmusik zu vermitteln scheint. Der Titel Nocturne besagt jedoch nicht, dass die ursprüngliche Funktion des Notturno, als Ständchen zu dienen, gewissermaßen aus der sozialen Wirklichkeit in die ästhetische Imagination übertragen worden sei. Das Nocturne ist keine auskomponierte Erinnerung an vergangene Realität, sondern erscheint bei Chopin, wie schon bei John Field zu Anfang des 19. Jahrhunderts, als elegisch-träumerische musikalische Lyrik. Es handelt sich um ein Nachtstück im poetischen Sinne, nicht um eine Transformation von funktionaler Musik in autonome. Das F-Moll-Nocturne fordert dazu heraus, sich in eigene Stimmungen zu verlieren, statt in objektivierender Auffassung dem Werk gerecht zu werden. Thank you. Das F-Moll-Nocturne kommt einer subjektivierenden Hörweise entgegen. Sofern es sich aber um absolute Musik handelt und es zeigte sich, dass von einem programmatischen Einschlag eine Erinnerung an das Ständchen des 18. Jahrhunderts nicht die Rede sein kann, müssen sowohl die Form als auch der Ausdruckscharakter objektiviert werden. Und man glaubt geradezu, ein anderes Stück zu hören, wenn man sich strukturelle Eigentümlichkeiten des Werkes bewusst macht. Es muss in unserem Zusammenhang allerdings genügen, das Strukturelle an einem einzelnen Merkmal zu demonstrieren. Zu den Grundmotiven des Satzes gehört ein absteigender Quartgang. Der Quartgang bildet die Substanz der Anfangsphrase. Er erscheint dann in anderer Position im Takt und in einem punktierten Rhythmus, der vom Schluss des Motivs auf dessen Anfang übertragen wurde. In wiederum anderer Stellung im Takt bildet der Quartgang einen halb verborgenen Kontrapunkt in der Mittelstimme. Schließlich erscheint die zweite Fassung in augmentierter, rhythmisch vergrößerter Form. Das Motiv ist also, wie Arnold Schönberg sagen würde, Gegenstand von entwickelnder Variation. Und die Verschiedenheit der Fassungen ist als Differenzierung ein Mittel formaler Integration. Zusammenhang entsteht nicht dadurch, dass man Gleiches nebeneinander stellt, sondern durch Unterschiede, die als Ergänzung wirken. Die Konzentration auf den ästhetischen Gegenstand und das musikalische Formhören sind zwei Seiten derselben Sache. Zwar sollte, wie gesagt, auch der Ausdruckscharakter, das träumerisch-elegische Wesen des Stücks, objektivierend wahrgenommen werden, als Eigenschaft der Musik und nicht als Stimulus für Gemütsbewegungen des Hörers. Die Objektivierung der Ausdruckscharaktere gelingt jedoch, wie es scheint, nur dann, wenn man sich zugleich die formalen und strukturellen Eigentümlichkeiten des Werkes bewusst macht. Das Autonomieprinzip. Der Sachverhalt, dass absolute Musik ausschließlich in ihren eigenen Formprinzipien begründet ist, statt von einem Text oder einem Programm abhängig zu sein, wird von manchen Historikern und Publizisten als ästhetische Autonomie bezeichnet. Der autonomen Musik, die ihr Gesetz in sich selbst trägt, steht eine heteronome gegenüber, die es von außen erhält. Der Begriff der Autonomie ist jedoch doppeldeutig. Und in der Regel wird der autonomen Musik nicht die heteronome, sondern die funktionale entgegengesetzt. Der Streit über die Programmmusik hat an Bedeutung verloren und ist fast verstummt. Umso heftiger sind dagegen die Auseinandersetzungen darüber, ob Musik eine gesellschaftliche Funktion erfüllen müsse oder sich von der sozialen Realität, wie Schelling es ausdrückte, mit der erhabenen Gleichgültigkeit des Schönen abwenden dürfe. Der Gegensatz zwischen autonomer und funktionaler Musik ist aktuell, während die Kontroverse über ästhetische Autonomie und Heteronomie verblasst ist. Der doppelte Gebrauch des Terminus autonom ist insofern verwirrend, als außer Instrumentalmusik auch Vokal- oder Programmmusik zur autonomen Musik im Sinne von nicht funktionaler Kunst gehören kann. Liszts symphonische Dichtungen wären, wenn man die verschiedenen Wortbedeutungen von autonom nebeneinander bestehen ließe, sowohl autonom, weil sie keine außermusikalischen Funktionen erfüllen, als auch heteronom, weil sie auf Programmen beruhen. Die ästhetische Autonomie im Sinne von Nichtfunktionalität, von der zunächst die Rede sein soll, ist in einer Zeit, in der die sogenannte gesellschaftliche Relevanz zum obersten Kriterium geworden ist, dem Verdacht ausgesetzt, esoterisch zu sein. Dass die absolute Musik, die reinste Ausprägung des Autonomieprinzips, den Anspruch erhebt, selbst ein Zweck zu sein, statt einen außer ihr liegenden Zweck zu erfüllen, provoziert Widerspruch. Es fällt schwer, sich in die um 1900 selbstverständliche Überzeugung zurückzuversetzen, dass die Kunst, ebenso wie die Wissenschaft, einer der Zwecke sei, denen zu dienen, die Würde des menschlichen Daseins ausmache. Als sie noch weniger kostete, brauchte sich die Wissenschaft nicht zu rechtfertigen. Und wenn heute die reine Wissenschaft, die sich nicht unmittelbar anwenden lässt, mit dem Argument verteidigt wird, dass ein indirekter, unvorhersehbarer Nutzen möglich und sogar wahrscheinlich sei, so ist der erhabene Anspruch, der um 1900 unangefochten war, stillschweigend preisgegeben worden. Die Autonomie der Kunst, durch die sie sich neben die Wissenschaft stellte, war nur in der Epoche zwischen dem späten 18. und dem frühen 20. Jahrhundert ein herrschendes, allgemein anerkanntes Prinzip. Ist es in der Gegenwart die Forderung nach gesellschaftlicher Relevanz, die man ihr entgegenhält, so war es bis zum 18. Jahrhundert das Postulat des moralischen Nutzens, durch das sie eingeschränkt wurde. Dass demgegenüber die absolute Musik moralisch weder Schaden anrichtet noch Nutzen stiftet, ist ein Kriterium, dessen Erwähnung zwar ein wenig grotesk anmutet, das aber in den ästhetischen Kontroversen des frühen 19. Jahrhunderts eine nicht geringe Rolle spielte. Die Vorstellung, dass der Zweck von Kunst in ihr selbst liege, wurde im 19. Jahrhundert, das nicht nur eine Epoche Hegels, sondern auch Kants war, von der Einsicht ergänzt, dass Musik nicht fertig gegeben sei, sondern sich im Bewusstsein des Hörers konstituiere. Sofern aber ein musikalisches Werk das Resultat einer Tätigkeit, und zwar einer Tätigkeit nicht nur des Komponisten, sondern auch des Hörers darstellt, konnte neben der Autonomie des Kunstgebildes auch eine Voraussetzung absoluter Musik hervorgekehrt werden, die der Aktivität des Bewusstseins zugrunde lag. Die Voraussetzung, die man mit einem Wort, das inzwischen vergilbt wirkt, geistige Kultur nannte. Kultur zeigte sich, wie man glaubte, sowohl in der Selbstlosigkeit, mit der man die Kunst als einen der Zwecke anerkannte, dem menschliches Dasein zu dienen hatte, als auch an der Fähigkeit, die akustischen Phänomene, die man wahrnahm, durch aktives, kategorial formendes Hören als musikalische Kunstwerke zu konstituieren. Dass absolute Musik immer noch eine ästhetische Realität darstellt, und das heißt, dass sie adäquat wahrgenommen wird, während andererseits das Autonomieprinzip ausgehöhlt wurde und fast unverständlich geworden ist, gehört zu den Paradoxien, über die sich Historiker gewöhnlich mit der Formel von der Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen hinwegtrösten. Es bleibt jedoch schwer begreiflich, dass die absolute Musik als Welt für sich, die sich über die irdische erhebt und als deren Sehnsuchtsziel erscheint, aufgefasst werden kann, obwohl die Vorstellung, dass menschliches, gesellschaftliches Dasein einen Zweck außerhalb seiner selbst habe, generell unglaubwürdig geworden und fast schon in Vergessenheit geraten ist. Emanzipation der Instrumentalmusik. Gefährdet ist nicht die institutionell fest begründete Existenz der nicht funktionalen und nicht programmatischen Instrumentalmusik, wohl aber die Idee der absoluten Musik, die den Anspruch impliziert, dass die reine Tonkunst, wie man früher sagte, zu dem Sinn gehört, an dem sich menschliches Dasein orientieren kann. Die Erhöhung der Instrumentalmusik ins Metaphysische, die einerseits heute wie eine schattenhafte, nicht mehr geglaubte, aber noch praktizierte Religion wirkt, war andererseits dem ästhetischen Denken vor der Frühromantik der 1790er Jahre fremd und wäre den Enzyklopädisten, den Trägern der Aufklärung, geradezu grotesk erschienen. Die Emanzipation der Instrumentalmusik, die Loslösung von außermusikalischen Funktionen und die Distanzierung vom Vorbild der Vokalmusik reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück, ohne dass mit der Verselbstständigung zunächst ein Anspruch auf ästhetischen Vorrang gegenüber der Vokalmusik verbunden war. Die Instrumentalmusik stand vielmehr, so bedeutend sie war, im Schatten der Vokalmusik. Die ästhetische Selbstständigkeit war vor allem darin begründet, dass die Instrumentalmusik eigene, nicht von der Vokalmusik abhängige Formen hervorbrachte und darüber hinaus einen Formbegriff realisierte, der neu und von unabsehbarer historischer Tragweite war. Musikalische Form beruht, grob vereinfacht, im Konzert-, Suiten- und Sonatensatz des 18. und 19. Jahrhunderts auf der Wechselwirkung zwischen einem tonalen Grundriss, einer geschlossenen oder offenen Syntax und einer thematisch-motivischen Entwicklung, die zwischen den Teilen eines Satzes Zusammenhänge stiftet. In Beethovens F-Moll-Klaviersonate, Opus 2, Nummer 1, bestehen die ersten 20 Takte, die das Hauptthema und die Überleitung zum Seitenthema umfassen, aus einem achttaktigen musikalischen Gedanken in offener Syntax und einer zwölftaktigen Fortsetzung, die zur Dominanttonart moduliert. Anfang und Weiterführung sind durch motivische Ableitung miteinander verbunden und die Verarbeitung eines abgespaltenen Motivs bildet eine Entsprechung zum Modulationsgang. Motivische Arbeit und tonaler Übergang sind gewissermaßen zwei Seiten derselben Sache. Offene Syntax, die zu einer Fortsetzung drängt, ist charakteristisch für ein Hauptthema, das der wesentliche Träger der musikalischen Entwicklung in der Sonatenform ist, während die periodisch geschlossene Syntax sich eher in Seitenthemen findet, die gewissermaßen eine lyrisch-kontemplative Enklave innerhalb der Sonatenform bilden. Entwicklung wiederum wird von Motiven getragen, die variiert werden, wobei der Fortklang der Harmonik die Richtung der Variation anzeigt. Bloße Abwechslung der Motive wäre ziellos und erst durch die tonale Harmonik, die der Musik den Gang vorschreibt, erhält die motivische Entwicklung eine Richtung, in die sie sich bewegt, so dass der Eindruck eines vorwärts drängenden Zuges entsteht. Die Herausbildung von geschlossenen und in sich begründeten Formen, die eine der Voraussetzungen für den Anspruch der instrumentalen Musik auf ästhetische Selbstständigkeit darstellt, bedeutet nun aber keineswegs, dass die schematische Form, wie sie in den Lehrbüchern des 19. Jahrhunderts beschrieben wird, das Phänomen war, als dessen Theorie die Ästhetik der absoluten Musik entstand. Man kann vielmehr gerade umgekehrt behaupten, dass es die Abweichungen vom Stereotyp waren, durch die ein Interesse an der Form begründet und aufrechterhalten wurde. Das Verständnis der Variante setzt allerdings eine wenigstens rudimentäre Kenntnis des Modells voraus. Und ein adäquates Formhören ist bei Haydn oder Beethoven eine gewissermaßen gespaltene Wahrnehmung. Man versteht die Form, wie sie ist, vor dem Hintergrund des Stereotyps, von dem sie abweicht. Beethovens Klaviersonate G-Dur, Opus 31, Nummer 1, entstanden in den Jahren 1801 und 1802, ist, wie an der Exposition des ersten Satzes gezeigt werden soll, in fast sämtlichen Teilen irregulär, ohne dass dadurch die Verständlichkeit gefährdet wäre. Das Hauptthema ist syntaktisch, entgegen den Erwartungen, die man an die Musik der Klassik heranträgt, weder eine Periode noch ein Satz, sondern entspricht dem spätbarocken Fortspinnungstypus, der sich aus einem Vordersatz, einer sequenzierenden Fortspinnung und einer Kadenz zusammensetzt. Der Aufstellung des Hauptthemas, die von G-Dur nach D-Dur moduliert, steht eine tonal irreguläre Transposition um einen Ganzton abwärts, also eine von F-Dur nach C-Dur modulierende Fassung gegenüber. Der abrupte Tonartwechsel, der Exkurs ins harmonisch Entlegene, wird in die tonale Geschlossenheit, die zum Wesen eines Hauptthemas gehört, dadurch zurückgezwungen, dass die Kadenzen der Themenaufstellung und der Transposition die Dominante und die Subdominante der Haupttonart repräsentieren, sodass der Abschluss in G-Dur als Konsequenz erscheint, die aus den tonalen Komplikationen gezogen wird. Die dem Hauptsatz folgende, vom ersten Thema motivisch abhängige Passage wirkt wie eine Überleitung, die zum Seitenthema führt, moduliert aber nicht, sondern bleibt in der Grundtonart G-Dur, sodass es plausibel, wenn auch überraschend ist, dass nach der Passage der Anfang des Hauptthemas noch einmal wiederkehrt. Der Übergang zur Tonart des Seitenthemas wird dadurch hergestellt, dass die Wiederkehr des Hauptthemas in eine Modulation nach H-Moll hineingezogen wird. Das Seitenthema steht dann nicht, wie man erwartet, in H-Moll, der Dominantparallele zu G-Dur, sondern in H-Dur als Variante zu H-Moll. Erst in der Fortsetzung des Seitenthemas, in der die thematische Periode in Sequenzen aufgelöst wird, erscheint H-Moll. Mit anderen Worten, der eigentlichen Seitensatztonart H-Moll geht die Dur-Variante voraus, statt ihr zu folgen. Abweichungen vom Schema der Sonatenform sind als Durchkreuzungen einer Erwartung gemeint, werden aber nur begreiflich, wenn man das Modell kennt. Man mag einwenden, dass das bewusste Formhören, von dem zugegeben werden muss, dass es zu allen Zeiten selten war, für eine sinnvolle musikalische Rezeption nicht notwendig sei. Nicht zu leugnen ist jedoch, dass das Formhören eine der Voraussetzungen darstellt, von denen die Idee der absoluten Musik, sofern sie ästhetische Realität werden soll, abhängig ist. Thank you. Sie hörten die 16. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte. Absolute Musik von Professor Dr. Karl Dahlhaus. Das Thema der 17. Kollegstunde, virtuose und poetische Klaviermusik von Professor Dr. Arnfried Edler.